Meine Familie. Der Vater, die Mutter, die Großmutter, der Großvater, der Onkel, die Tante, ich heiße Anna, Vetter Martin, Cousine Sarah, Bello, Mimi, Kiki, der Sohn, die Tochter, der Ehemann, die Ehefrau, der Bruder, die Schwester, der Opa, die Oma, die Söhne, die Brüder, die Enkelkinder, die Erwachsenen, die Männer, die Frauen, die Frau, der Mann, das Kind, die Kinder, die Freunde, das Mädchen, der Junge, das Baby.